Der Parasit oder die Kunst, sein Glück zu machen. Welch glücklicher Zufall! Denken Sie doch, Vater! Was ist's? Ich habe Sie wiedergefunden! Wen? Charlotten! Seitdem ich in Paris bin, suchte ich Sie an allen öffentlichen Plätzen vergebens. Und das erste Mal, dass ich zu Ihnen aufs Büro komme, führt mein Glücksstern Sie mir entgegen. Aber wie denn? Denken Sie doch nur! Dieses herrliche Mädchen, das ich zu Colmar im Haus Ihrer Tante besuchte. Diese Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde. Sie ist die Tochter... Wessen? Ihres Prinzipals, des neuen Ministers. Ich kannte sie immer nur unter dem Namen Charlotte. Sie ist die Tochter... des Herrn von Narbonne. Und du liebst sie noch? Mehr als jemals, mein Vater. Sie hat mich nicht erkannt, glaube ich. Ich wollte ihr eben meine Verbeugung machen, als sie hereintraten. Und gut, dass sie mich störten. Denn was hätte ich ihr sagen können? Meine Verwirrung musste ihr sichtbar werden und meine Gefühle verraten. Oh, ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den 6 Monaten, dass ich von ihr getrennt bin, ist sie mein einziger Gedanke. Sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte, der Beifall, den man mir gezollt. Ihr allein gebührt er... Denn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert. Ein Poet und ein Verliebter überredet sich vieles, wenn er 20 Jahre alt ist. Und wenn doch nur wenigstens einige Hoffnung bei dieser Liebe wäre. Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter. Unser ganzer Reichtum ist meine Stelle und eine Leutnantsgage. Aber ist das nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Vater? Was? Verzeihen Sie, wollten Sie Ihren Wert geltend machen? Sie wären vielleicht selbst Minister, anstatt sein Kommis zu sein. Und Ihr Sohn dürfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben. Dein Vater ist das größte Genie, wenn man dich hört. Lass gut sein, mein Sohn. Ich weiß besser, was ich wert bin. Wie viele Männer bleiben im Dunkeln und sehen sich von unverschämten Glückspilzen verdrängt? Wie? Sollten Sie nicht unendlich mehr wert sein als dieser Selicour, Ihr Vorgesetzter, dieser aufgeblasene Hohlkopf, der sich durch Niederträchtigkeiten in die Gunst des vorigen Ministers einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich und der jetzt auch schon bei dem neuen Minister alles gilt, wie ich höre. Was hast du gegen diesen Selicour? Wird sein Geschäft nicht getan, wie es sein sollte? Ja, weil Sie ihm helfen. Sie können nicht leugnen, dass Sie 3/4 seiner Arbeit verrichten. Karl, man muss einander wechselseitig zu gefallen sein. Versehe ich seine Stelle, so versieht er auch oft die meinige. Ja, ganz recht. Darum sollten Sie an seinem Platze stehen und er an dem Ihren. Ich will keinen anderen aus seinem Platze verdrängen. Und bin gern da, wo ich stehe, in der Dunkelheit. Narbonne sagt, man ist ein vortrefflicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jetzt noch der Unfähigkeit und Intrige das Feld überlassen? Soll ich in meinem Alter meine Gesinnung ändern? Mein Platz sei zu schlecht für mich. Immerhin, weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre. Und ich müsste also Charlotten entsagen. Kommt dann nicht La Roche? Er selbst... So schwermütig, La Roche. Was ist Ihnen begegnet? Sie gehen aufs Büro, Herr Firmin. Wie glücklich sind Sie? Ich will den angenehmen Morgen genießen und auf dem Wall promenieren. La Roche, was ist das? Sollten Sie nicht mehr... Nicht mehr. Mein Platz ist vergeben. Gestern habe ich meinen Laufpass erhalten. Um Gottes Willen. Verabschiedet. Aber wer kann Ihnen diesen schlimmen Dienst geleistet haben? Wer? Es ist ein Freundschaftsdienst von dem Herrn Selicour. Ist's möglich? Ich habe es aus guter Quelle. Aber wie? Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Wir haben beide gleiches Alter. Sein bisschen Schreiben hat er von mir gelernt, denn mein Vater war Kantor in unserem Dorf. Ich habe ihn in die Geschäfte eingeführt und zum Dank dafür schickt er mich jetzt fort, um, ich weiß nicht, welchen Vetter von dem Kammerdiener unseres neuen Ministers in meinen Platz einzuschieben. Ein sauberes Plänchen. Aber wäre da nicht noch Rat zu schaffen? Den erwarte ich von Ihnen, Herr Firmin. Zu Ihnen wollte ich mich eben wenden. Sie denken rechtschaffen. Hören Sie, um meine Stelle ist mir es nicht zu tun. Aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Opern so geschmeidig, so kriechend ist, glaubt, einen armen Schlucker wie ich bin, ungestraft ein Bein stellen zu können. Lieber La Roche. Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour. Und soll es mir meine Stelle... Meine Versorgung auf immer kosten. Ich muss Rache haben. Nicht doch, lieber Lars. Für meine Freunde gehe ich ins Feuer. Aber meine Feinde mögen an mich denken. Vergeben und vergessen ist die Rache des braven Mannes. Keine Barmherzigkeit mit den Schelmen. Schlechte Burschen zu entlarven ist ein gutes, ein verdienstvolles Werk. Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gottes und Rechts wegen Ihnen. Und das aus mehr als einem Grund. Aber Zerschwitzt euch! Lasst euch sauer werden! Ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet! Wer fragt nach eurem Verdienste? Wer bekümmert sich darum? Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Katzenschwanz! Das empfiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glück und zur Ehre! So hat's dieser Selikur gemacht und ihr seht, wie wohl er sich dabei befindet. Aber tun Sie dem guten Manne nicht Unrecht, lieber Laroche? Ich ihm Unrecht? Schon in der Schule sah man, welch Früchtchen das geben würde. Das erschrak vor keiner Niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er älter ward, ging das alles ins Große. Bald spielte er den Heuchler, bald den Spaßmacher, wie es die Zeit heischte. Mit jedem Winde wusste er zu segeln. Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. Nun, er ist tot, ich will ihm nichts Böses nachreden. Aber wie wusste dieser Selikur seinen Schwächen, seinen Lastern durch die schändlichsten Kupplerdienste zu schmeicheln? Und kaum fällt der Minister, so ist er der Erste, der ihn verlässt, der ihn verleugnet. Tja. Aber wie kann er sich bei dem neuen Herrn behaupten, der ein so würdiger Mann ist? Wie? Mit Heucheln? Aber Herr Narbonne hat einen durchdringenden Geist. Und wird seinen Mann bald durchschaut haben. Das ist's eben, was er fürchtet. Aber so leer sein Kopf an allen nützlichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Kniffen. So zum Beispiel spielt er den Überhäuften, den Geschäftsvollen und weiß dadurch jeder gründlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit ans Licht kommen könnte. Übrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projekten. Wieso? Was sind das für Projekte? Narbonne, der neue Minister, sucht eine fähige Person zu einem großen Gesandtschaftsposten. Wen Selikur dazu empfiehlt, der ist's. Nun hat dieser Narbonne noch eine einzige Tochter. Schön und liebenswürdig und von unermesslichem Vermögen. Gelingt's nun dem Selikur, in einem so hohen Posten aus dem Land und dem hellsehenden Minister aus den Augen zu kommen, so kann er mit Hilfe eines geschickten und diskreten Sekretärs seine Hohlköpfigkeit lange verbergen. Kommt sie aber auch endlich an den Tag, wie es nicht fehlen kann. Was tut das alles dann dem Schwiegersohn des Ministers? Was höre ich? Die Mutter des Ministers ist eine gute, schwatzhafte Alte, die eine Kennerin sein will und sich viel mit der Musik weiß. Bei dieser Alten hat er sich eingenistet, hat ihr Scharaden und Sonette vorgesagt. Ja, und der Stümper hat die Dreistigkeit, ihr des Abends Arien und Lieder auf der Gitarre vorzuklippern. Das Fräulein hat Romane gelesen, bei ihr macht er den Empfindsamen. Den Verliebten. Was? Und so ist er der Liebling des ganzen Hauses, von der Mutter gehätschelt, von der Tochter geschätzt. Das ist nicht wahr. Die Gesandtschaft ist ihm so gut als schon gewiss. Und nächstens wird er um die Hand der Tochter anhalten. Er sollte die Kühnheit haben, sich um Charlotten zu bewerben? Die hat er. Die hat er. Das können Sie mir glauben. Charlotten, die ich liebe, die ich anbete. Sie lieben sie? Sie? Er ist ein Narr, er ist nicht bei Sinnen. Was höre ich? Ist's möglich? Nein, nein, Herr Firmin, diese Liebe ist ganz und gar keine Narrheit. Warte, warte, warte, die kann uns zu etwas führen. Diese Liebe kommt mir eben erwünscht. Die passt ganz in meine Projekte. Was träumt er? Dieser Selikur ist in die Luft gesprengt. In die Luft, sage ich, ja. Rein verloren. In seinem Ehrgeiz soll ihn der Vater, in seiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel heben. Aber ich bitte Sie. Lass nur mich machen. Was wollen Sie denn? Lass mich machen, sage ich. Und über kurz oder lang sind Sie Gesandter und Karl heiratet Fräulein Charlotten. Ich Charlotten heiraten? Ich Gesandter? Das gleicht unserem Freund. So ist er. Immer unternehmend, immer Pläne schmiedend. An den Erfolgen ist gar nicht zu zweifeln. Nicht zu zweifeln? So haben Sie Ihren Plan schon in Ordnung? Was braucht's der Umwege? Wie? Ich melde mich bei dem Minister. Was? Er liebt Gerechtigkeit. Er kann die Wahrheit vertragen. Sie hätten die Kühnheit... Ich fürchte niemand. Kurz und gut, ich spreche dem Minister. Ich öffne ihm die Augen. Er sieht, wie schändlich er betrogen ist. Das ist das Werk einer halben Stunde. Der Selikur ist fort. Fort! Mit Schimpf und Schande fort. Und ich genieße den vollkommensten Triumph. Selikur schon bei dir? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Das musst du doch gestehen, mein Sohn, dass du einen wahren Schatz in diesem Manne besitzest. Er scheint sehr brav in seinem Fach. Nicht wahr? So muss ich es für ein großes Glück achten, dass ich einem Manne wie Selikur begegnete. Der alles versteht, dem nichts fremd ist, Geschmack und Kenntnis, die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. Musik, Malerei, Verse, man frage, wonach man will, er ist in allem zu Hause. Nun, und meine Tochter? Gut, dass du mich darauf bringst. Sie hat ihre 17 Jahre, sie hat Augen, dieser Selikur hat so viele Vorzüge und er ist galant. Sein Ausdruck belebt sich in ihrer Gegenwart. Oh, es ist mir nicht entgangen. Diese Delikatesse, diese zarten Aufmerksamkeiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe. Nun, es wäre keine üble Partie für unser Kind. Ich sehe nicht auf die zufälligen Vorzüge der Geburt. Habe ich nicht selbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selikur kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Nicht wahr? Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. Nun, ich will seine Fähigkeiten prüfen. Zeigt er sich, wie ich nicht zweifle, eines solchen Postens würdig und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen. Ach, das ist mein einziger Wunsch. Er ist ein gar zu artiger, gefälliger, allerliebster Mann. Guten Morgen, lieber Vater. Sieh da, mein Mädchen. Nun, wie gefällt dir die große Stadt? Ach, ich wünsche mich doch wieder aufs Land hinaus. Mich entzückt dieser Aufenthalt. Ich bin hier wie im Himmel. Mit aller Welt bin ich schon bekannt. Alles kommt mir entgegen. Und Herr Selikur wollte mich bei der Komödie abonnieren. Großmama. Ja? Denken Sie, Großmama, wen ich heute geglaubt habe zu sehen. Wen denn? Den jungen Offizier. Welchen Offizier? Den jungen Karl Firmin. Ach, der zu Colmar alle Abende zu deiner Tante kam. Der sich immer mit ihnen unterhielt. Und der auch so hübsche Verse machte. Ja, ja, der. Ja, ein artiger junger Mensch. Nicht wahr, Großmama? Na, da er hier ist, wird er sich wohl auch bei uns melden, nicht? Wo doch der Selikur bleibt, er lässt diesmal auf sich warten. Ah. Da kommt er eben. Ganz zum Entzücken finde ich Sie alle hier beisammen. Guten Morgen, lieber Selikur. Exzellenz, hier überbringe ich den bewussten Aufsatz. Mhm. Ich hielt es für dienlich, ein paar Zeilen zur Erläuterung beizufügen. Vortrefflich. Der gnädigen Frau habe ich für das neue Stück eine Loge versprochen. Bitte. Allerliebst. Dem gnädigen Fräulein bringe ich diesen moralischen Roman. Sie haben ihn doch gelesen, Herr Selikur? Das erste Bändchen, ja, habe ich flüchtig durchgeblättert. Nun, und? Sie werden eine rührende Szene darin finden. Ein unglücklicher Vater, eine ausgeartete Tochter. Eltern hilflos, im Stich gelassen von undankbaren Kindern. Gräuel, die ich nicht fasse, davon ich mir keinen Begriff machen kann. Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die Eltern unserer hilflosen Kindheit beweisen? Ach, in alles, was er sagt, weiß der würdige Mann doch etwas Delikates zu legen. Exzellenz! In unseren Büros ist eben jetzt ein Chef nötig. Der Platz ist von Bedeutung und viele bewerben sich darum. Auf Sie verlasse ich mich. Exzellenz. Sie werden die Ansprüche eines jeden zu prüfen wissen. Die Dienstjahre, der Eifer, die Fähigkeit und vor allem die Rechtschaffenheit sind in Betracht zu ziehen. Aber ich vergesse, dass ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe. Und ich will auch gleich bleiben an meine Geschäfte. Bleiben Sie, ein Mann von Ihrer Kenntnis, von Ihrer Rechtschaffenheit ist's, was ich gerade brauche. Ich habe etwas mit Ihnen vor. Oh. Erwarten Sie mich hier. Wir haben miteinander zu reden. Exzellenz. Ja, Sie können es sich gar nicht vorstellen, Herr Selikur, wie große Stücke mein Sohn auf Sie hält. Aber ich habe zu tun, tätig. Unsere Freunde speisen diesen Abend hier. Wird man Sie auch sehen, Herr Selikur? Wenn anders meine vielen Geschäfte mich nicht... Darf Sie nur ja nicht ausbleiben, sonst würde unsere Feste die Krone fehlen. Sie sind die Seele unserer Gesellschaft. Madame. Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, würde es sehr übel nehmen, wenn Sie nicht kämen. Nun ja, Ihre und Papas Freunde sind mir immer herzlich willkommen. Schon gut, komm, zieh dich jetzt an. Es ist ja die höchste Zeit. Sie müssen wissen, Herr Selikur, dass ich bei dem Putz präsidiere. So kommt die schöne Kunst noch der schönen Natur zu Hilfe. Wer könnte da widerstehen? Jetzt, charmant, charmant ist er. Nicht den Mund öffnet er, ohne etwas Geistreiches und Galantes zu sagen. Habe ich die Ehre mit Herrn Selikur? Ja, ja, ja, das ist mein Name. Vergönnen Sie, mein Herr. Da muss ich auch hier belästigt werden. Was will man von mir? Mein Herr. Eine gewisse Bettelei. Ich kann nicht dienen. Erlauben Sie, mein Herr. Nichts, was belebt. Ich komme ja gar nicht, um etwas zu bitten. Ich komme dem Herrn Seligur, meine gehorsame Danksagung abzustatten. Danksagung? Wofür? Dass Sie meinem Neffen die Stelle verschafft haben. Was? Ich bin erst seit gestern hier im Hause, weil mich mein Herr auf dem Lande zurückließ. Was Sie sagen, mein Wertester? Sie wären im Dienste des Ministers? Sein Kammerdiener, Ihnen zu dienen. Mein Gott, welcher Irrtum! Monsieur Michel, Kammerdiener, Leibdiener, Vertrauter des Herrn Ministers. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, Monsieur Michel. Man wird von so vielen Zudringlichen belagert, man kann es nicht allen Leuten im Rock ansehen. Aber gegen alle kann man höflich sein, dächtig. Freilich, es war eine unglückliche Zerstreuung. Nun lassen wir es gut sein. Nun. Ich habe Ihnen mein Wohlwollen bewiesen. Aber hören Sie, Herr Seligur, von meinem Bittbriefe an Sie wegen meines Neffen lassen Sie sich gegen den gnädigen Herrn nichts merken. Er ist so etwas wunderlich, der Herr. Ist er das? So ist er. Sie kennen ihn wohl sehr gut, den Herrn Minister. Da er auf einem vertrauten Fuß mit seiner Dienerschaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig und kann Ihnen, wenn Sie wollen, völlige Auskunft über ihn geben. Ich glaub's, aber ich bin eben nicht neugierig, ganz und gar nicht. Sehen Sie, Monsieur Michel, mein Grundsatz ist, handle recht, scheue niemand. Schön gesagt. Nun, also weiter. Fahren Sie nur fort, Monsieur Michel. Der gute Herr ist also ein wenig eigen, sagen Sie? Er ist wunderlich, aber gut. Sein Herz ist lauter wie Gold. Er ist reich. Er ist ein Witwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren. Gestehen Sie es nur. Er hasst die Weiber nicht. Der liebe, würdige Mann. Er hat ein gefühlvolles Herz. So einige kleine Liebschaften, nicht wahr? Mag wohl sein, aber er ist über verstehe, diesen Punkt... Verstehe, Monsieur Michel, Sie sind bescheiden und wissen zu schweigen. Ich frage in der besten Absicht von der Welt, denn ich bin gewiss, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt. Ja. Aber hören Sie, in einer von den Vorstädten sucht er ein Quartier. Ein Quartier? Und für wen? Das will ich schon noch herausbringen. Ah. Aber lassen Sie sich ja nichts verlauten, hören Sie. Gott bewahre. Galant war er in der Jugend. Und da glauben Sie, dass er jetzt noch sein Liebchen hat? Das eben nicht, aber... Sei es, was es will. Als ein treuer Diener des würdigen Herrn müssen Sie einen christlichen Mantel auf seine Schwachheit werfen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohltat sein? Ich hasse die schlechten Auslegungen. In den Tod hasse ich, was einer üblen Nachrede gleicht. Man muss immer das Beste von seinen Wohltätern denken. Nun, wir sehen uns wieder, Monsieur Michel. Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen. Auf Ehre, ich bin noch ganz schamrot. Oh, ich kenne meinen Platz und weiß mich zu bescheiden. Zählen Sie mich unter Ihre Freunde. Ich bin nur ein Bediener. Mein Freund, kein Unterschied zwischen uns. Ich bitte mir's recht aus, Monsieur Michel. Sind wir endlich allein? Ja, es liegt mir sehr viel an dieser Unterredung. Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen, Herr Seligur, und bin gewiss, sie wird sich um ein großes vermehren, ehe wir auseinandergehen. Exzellenz. Zur Sache also und die falsche Bescheidenheit beiseite. Sie sollen in der Diplomatie und im Staatsrecht sehr bewandert sein, sagt man. Ich habe viel darin gearbeitet und vielleicht nicht ganz ohne Frucht. Aber für sehr kundig möchte ich mich denn darum doch nicht halten. Gut. Fürs Erste also lassen Sie hören. Welches halten Sie für die ersten Erfordernisse zu einem guten Gesandten? Vor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in Geschäften. Eine Gewandtheit? Ja. Aber die immer mit der strengsten Redlichkeit besteht. So meine ich's. Weiter. An dem fremden Hofe, wo er sich aufhält, suche er sich beliebt zu machen. Ja, aber ohne seiner Würde etwas zu vergeben. Er behaupte die Ehre des Staates, den er vorstellt, und erwerbe ihm Achtung durch sein Betragen. Das ist's, was ich sagen wollte. Er lasse sich nichts bieten und wisse sich ein Ansehen zu geben. Ein Ansehen, ja, aber ohne Anmaßung. So mein ich's. Er habe ein wachsames Auge auf alles, was... Überall habe er die Augen, er wisse das Verborgenste auszuspüren. Ohne den Aufpasser zu machen. So meine ich's. Ohne eine ängstliche Neugierde zu verraten. Ohne sie zu haben. Er wisse zu schweigen und eine bescheidene Zurückhaltung. Sein Gesicht sei ein versiegelter Brief. Ohne den Geheimniskrämer zu machen. So meine ich's. Er besitze einen Geist des Friedens. Und suche jeder gefährlichen Misshelligkeit... Möglichst vorzubeugen. Ganz recht. Er habe eine genaue Kenntnis von den Völkern der verschiedensten Länder. Von ihrer Lage, ihren Erzeugnissen, ihrer Ein- und Ausfuhr, ihrer Handelsbilanz, ihren Verfassungen, ihren Bündnissen, ihren Hilfsquellen, ihrer bewaffneten Macht... Zum Beispiel, angenommen also es wäre Schweden oder Russland, wohin man sie verschickte, so würden Sie wohl von diesen Staaten vorläufig die nötige Kunde haben? Ich muss gestehen, Exzellenz, dass ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norden kenne ich weniger. So. Mhm. Aber ich bin jetzt eben daran, ihn zu studieren. Von Italien also? Das Land der Cäsaren fesselte billig meine Aufmerksamkeit zuerst. Hier war die Wiege der Künste, das Vaterland der Helden, der Schauplatz der erhabensten Tugend. Welche rührende Erinnerungen für ein Herz, das empfindet. Wohl, wohl, aber auf unser Thema zurückzukommen. Wie Sie befehlen. Ach, die schönen Künste haben so viel Anziehendes. Es lässt sich so vieles dabei denken. Venedig. Ist's, was mir zunächst einfällt? Venedig! Recht! Gerade über Venedig habe ich einen Aufsatz angefangen, worin ich mich über alles ausführlich verbreite. Ich eile, ihn herbeizuholen. Nicht doch, eine kleine Geduld. Exzellenz. Was ist denn? Es ist jemand draußen, der in einer dringenden Angelegenheit ein geheimes Gehör verlangt. Ich will nicht stören. Nein, bleiben Sie, Selicour. Dieser jemand wird sich ja wohl einen Augenblick gedulden. Aber wenn es dringend wäre, dann... Das Dringendste ist mir jetzt unsere Unterredung. Erlauben Sie, Exzellenz. Es sei in ein paar Minuten geschehen, sagt der Herr, und habe gar große Eile. Nun gut. Exzellenz, dann darf ich mich vielleicht verabschieden. Kommen Sie ja gleich wieder, ich bitte Sie, wenn der Besuch fort ist. Ich werde ganz zu Ihren Befehlen sein, Exzellenz. Michel, lass ihn eintreten. Bitte sehr. Ich bin wohl... Ich vermute, es ist des Herrn Ministers Exzellenz, vor dem ich... Ich bin der Minister. Treten Sie immer näher. Bitte sehr um Vergebung. Ich komme... Es ist... Ich bin wirklich in einiger Verwirrung. Der große Respekt... Also lassen Sie den Respekt und kommen zur Sache. Was führt Sie her? Meine Pflicht. Mein Gewissen. Die Liebe für mein Land. Ich komme Ihnen einen bedeutenden Wink zu geben. Reden Sie. Sie haben Ihr Vertrauen einem Manne geschenkt, der weder Fähigkeit noch Gewissen hat. Und wer ist dieser Mann? Selicour heißt er. Was? Selicour? Gerade heraus. Dieser Selicour ist ebenso unwissend, als er niederträchtig ist. Erlauben Sie, dass ich Ihnen eine kleine Schilderung von ihm mache. Eine kleine Geduld? Herr Minister? Ruft Herrn Selicour. Mitnichten, Ihre Exzellenz, mitnichten. Er ist uns bei diesem Gespräch keineswegs nötig. Nicht für Sie, das glaube ich. Aber das ist nun einmal meine Weise. Ich nehme keine Anklage wieder Leute an, die sich nicht verteidigen können. Exzellenz, ich... Wenn er Ihnen gegenübersteht, mögen Sie Ihre Schilderung anfangen. Es ist aber doch misslich, jemand ins Angesicht... Wenn man keine Beweise hat, allerdings. Ist das Ihr Fall? Ich hatte nicht darauf gerechnet, es ihm gerade unter die Augen zu sagen. Er ist ein feiner Schelm, ein besonnener Spitzbube. Ach was, meinetwegen auch ins Angesicht zum Henker. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Er mag kommen. Sie sollen sehen, dass ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte. Wohl, wohl. Das wird sich gleich zeigen. Da kommt er. Exzellenz wünschen. Kennen Sie diesen Herrn? Es ist Herr Laroche. Ich habe Sie rufen lassen, sich gegen ihn zu verteidigen. Er kommt, Sie anzuklagen. Nun reden Sie, Herr Laroche. Ich muss Ihnen also sagen, dass wir Schulkameraden zusammen waren. Dass er mir vielleicht eine hier Dankbarkeit schuldig ist. Dass er den armen Teufel, der sein Jugendfreund war, seit vielen Jahren vergessen. Das mag sein. Ich habe nichts dagegen. Aber nach einer so langen Vergessenheit an seinen alten Jugendfreund nur darum zu denken, um ihn unverdienterweise aus seinem Brot zu treiben, wie er getan hat, das ist hart, das muss mich aufbringen. Er kann nicht das geringste Böse wider mich sagen. Ich aber sage von ihm und behaupte dreist, dass dieser Herr Sellecourt, der jetzt gegen Eure Exzellenz den redlichen Mann spielt, immer ein Spitzbube war. Jetzt hilft Ihnen das Gute ausführen. Ihrem Vorgänger, weiß ich gewiss, hat er bei seinen schlechten Stücken redlich beigestanden. Ein Schmeichler ist er, ein Lügner, ein Großprahler, niederträchtig und hochmütig, unverschämt gegen alle, die das Unglück haben, ihn zu brauchen. Und nun hat er sich eine prächtige Stelle eingeschlichen und ich bin überzeugt, dass er ihr überhaupt nicht gewachsen ist. Auf sich allein zieht er die Augen seines Chefs und Leute von Fähigkeit, von Genie, Männer wie Herrn Firmin lässt er nicht aufkommen. Firmin? Ein trefflicher Kopf, das können Sie mir glauben. Ich weiß von ihm, ein ganz vorzüglicher Geschäftsmann. Und Vater einer Familie. Sein Sohn macht in Colmar die Bekanntschaft ihrer Tochter. Karl Firmin, ja, ganz richtig. Ein talentvoller junger Mann. Fahren Sie fort. Nun, das wäre es. Ich habe genug gesagt, denke ich. Sellecourt, verantworten Sie sich. Des Undanks zeigt man mich. Mich des Undanks. Ich hätte gedacht, mein Freund La Roche sollte mich besser kennen. Zum Beweis, wie sehr ich sein Freund bin, soll mein Sie jetzt... Freund! Hält er mich für einen Dummkopf? Und welche Proben hat er mir davon gegeben? Er hat Sie ausreden lassen. So werde ich Unrecht behalten. Man hat einem anderen seine Stelle gegeben, das ist wahr. Und keiner verdiente diese Zurücksetzung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Roche würde, anstatt mich wie einen Feind anzuklagen, als Freund zu mir aufs Zimmer kommen und eine Erklärung von mir fordern. Darauf hatte ich gewartet und mich schon im Voraus der angenehmen Überraschung gefreut, die ich ihm bereiten wollte. Welche süße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen. Eben zu jenem Chef, wovon ich Euer Exzellenz heute sagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen. Mich zum Chef? Ja. Großen Dank, Herr Sellecourt. Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann. Meine Feder und nicht mein Kopf muss mich empfehlen. Und ich bin keiner von denen, die eine Last auf sich nehmen, der sie nicht gewachsen sind, um sie einem anderen heimlich aufzuladen und sich selbst das Verdienst zuzueignen. Aber die Stelle schickt sich für dich, Kamerad. Glaub mir, der dich besser kennt als du selbst. Er ist ein trefflicher Arbeiter, genau, unermüdlich, voll gesunden Verstands. Er verdient den Vorzug vor allen seinen Mitbewerbern. Ich lasse Männer von Genie nicht aufkommen, gibt er mir Schuld. Und Herrn Firmin ist's, den er anführt. Das Beispiel ist nicht gut gewählt, so trefflich auch der Mann ist. Erstlich ist seine jetzige Stelle nicht schlecht, aber ihm gebührt allerdings eine bessere. Und sie ist auch schon gefunden, denn eben Herrn Firmin wollte ich Euer Exzellenz zu meinem Nachfolger empfehlen, wenn ich in jenen Posten versetzt werden sollte, den mir mein gütiger Gönner bestimmt. Endlich soll ich der Mitschuldige des vorigen Ministers gewesen sein. Die Stimme der Wahrheit habe ich ihn hören lassen. Die Sprache des redlichen Mannes habe ich kündlich zu einer Zeit geredet, wo sich meine Ankläger vielleicht im Staube vor ihm krümmten. 20-mal wollte ich diesem unfähigen Minister den Dienst aufkündigen. Nichts hielt mich zurück als die Hoffnung, meinem Vaterlande nützlich zu sein. Welch süße Belohnung für mein Herz, wenn ich hier etwas Böses verhindern, dort etwas Gutes wirken konnte. Es ist hart. Sehr hart für mich, lieber La Roche, dass ich dich unter meinen Feinden sehe, dass ich genötigt bin, mich gegen einen Mann zu verteidigen, den ich schätze und liebe. Aber komm, komm, lass uns Frieden machen. Schenke mir deine Freundschaft wieder und alles sei vergessen. Dieser Spitzbube. Rührte mich doch fast selbst. Nun, was haben Sie darauf zu antworten? Ich? Nichts. Der verwünschte Schelm bringt mich ganz aus dem Konzept. Herr La Roche, es ist brav und löblich, einen Bösewicht, wo er auch stehe, furchtlos anzugreifen und ohne Schonung zu verfolgen. Aber auf einem ungerechten Hass eigensinnig bestehen, zeigt ein verderbtes Herz. Nein, nein, nein, nein, nein, er hasst mich nicht, ganz und gar nicht. Mein Freund La Roche hat das beste Herz von der Welt. Er lebt von seiner Stelle, das entschuldigt ihn. Er glaubte, sein Brot zu verlieren. Ich habe auch gefehlt, ich gestehe es. Komm, komm, lieber La Roche, lass dich umarmen. Alles sei vergessen. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht. Zwar, wie er es anstellt, weiß ich nicht, um mich selbst, um Eure Exzellenz zu betrügen. Aber nein, ich bleibe bei meiner Anklage. Kein Friede zwischen uns, bis ich ihn entlarvt, ihn in seiner ganzen Blöße dargestellt habe. Ich bin von Célicours Unschuld überzeugt, wenn nicht Tatsachen, vollwichtige Beweise, mich eines anderen überführen. Tatsachen? Beweise? 1000 für einen? Heraus damit! Beweise genug? Die Menge? Aber das ist's ja eben! Ich kann nichts damit beweisen! Solch abgefeimten Schelmen lässt sich nichts beweisen! Vormals war er so arm wie ich, jetzt sitzt er im Überfluss. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass er seinen vorigen Einfluss zu Geld gemacht, dass sich sein ganzer Reichtum davon herschreibt, so kann ich das zwar nicht, wie man sagt, mit Brief und Siegel belegen, aber Gott weiß es! Die Wahrheit ist, ich will drauf leben und sterben. Diese Anklage ist von so niedriger Art, um mich zu treffen. Was ich besitze, ist die Frucht deines 15-jährigen Fleißes. Ich habe es mit saurem Schweiß erworben und ich glaube es nicht unedel zu verwenden. Es fristet das Leben meiner dürftigen Mutter. Erlogen! Erlogen! Ich kann es freilich nicht beweisen, aber gelogen, unverschämt gelogen! Mäßigen Sie sich! Mein Gott, was erlebe ich, deinen alten Freund so zu verkennen? Lieber La Roche, komm doch zu dir selbst und bring dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trotz um eine so treffliche Stelle, die ich dir zugedacht habe. Die Wahrheit zu sagen, Herr La Roche, diese Halsstarrigkeit gibt mir keine gute Meinung von Ihnen. Muss auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sein? Ich will das wohl glauben, gnädiger Herr. Hat er mich doch fast selbst, trotz meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht. Aber nein, nein, ich kenne ihn zu gut, zu gewiss bin ich meiner Sache. Krieg, Krieg zwischen uns und keine Versöhnung. Lieber 1000-mal Hunger sterben, als ihm mein Brot verdanken. Ich empfehle mich zu klagen. Begreifen Sie diese hartnäckige Verstocktheit? Ein seelenguter Mann, dafür stehe ich, dem aber der Kopf ein wenig verschoben ist. Es kann auch sein, dass ihn sonst jemand gegen mich aufhetzt. Meinen Sie? Es gibt so viele, die meinen Untergang wünschen. Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Ich unterdrücke ihn. Dass ich so etwas von Herrn Firmin denken sollte. Pfui, pfui, pfui, pfui, pfui. Nein, das wäre schändlich. Das ist nicht möglich. So denke ich auch. Der alte Firmin scheint mir dazu viel zu rechtlich und zu bescheiden. Bescheiden, ja, das ist er. Sie kennen ihn also? Wir sind Freunde. Nun, was halten Sie von dem Mann? Herr Firmin, muss ich sagen, ist ein Mann, wie man ihn für das Büro eigentlich wünscht, wenn auch eben kein Kopf, doch ein geschickter Arbeiter. Sie machen mich neugierig, ihn zu kennen. Aber jetzt wieder auf unser voriges Thema zurückzukommen, das dieser La Roche unterbrochen hat. Es ist schon etwas spät. Hat nichts zu sagen. Es wird auch jetzt die Zeit zur Audienz sein. Noch ein Wort. Es war's beliebt. Ein Geschäft kann ich Ihnen wenigstens noch auftragen, das zugleich Fähigkeit und Mut erfordert. Befehlen Sie. Mein Vorgänger hat durch seine üble Verwaltung ein Heer von Missbräuchen einreißen lassen, die trotz aller unserer Bemühungen noch nicht abgestellt sind. Es wäre daher ein Memorandum aufzusetzen, worin man alle Gebrechen aufdeckte und der Regierung selbst ohne Schonung die Wahrheit sagte. Erlauben aber, Euer Exzellenz, eine solche Schrift könnte für Ihren Verfasser könnte für Sie selbst bedenkliche Folgen haben. Das kümmert uns nicht. Keine Gefahr, keine persönliche Rücksicht darf in Anschlag kommen, wo die Pflicht gebietet. Das ist würdig gedacht. Sie sind der Mann zu diesem Werk. Ich brauche Ihnen weiter nichts darüber zu sagen. Sie kennen das Übel so gut und besser noch als ich selbst. Verlieren Sie keine Zeit, ist gerade jetzt der günstige Augenblick. Ich möchte es womöglich noch heute an die Behörde absenden. Leben Sie wohl. Herr Sélicourt? Aber bitte, Madame. Wir wollen heute Abend ein kleines Konzert geben. Oh. Aber mein Sohn darf nichts davon wissen. Verstehe. Und meine Charlotte soll sich dabei hören lassen. Oh, sie singt so schön. Ja. Sie geben sich doch auch zuweilen mit Versen ab, nicht wahr? Wer macht nicht einmal in seinem Leben Verse? Nun, so machen Sie uns doch ein Lied oder so etwas für heute Abend. Eine Romanze, meinen Ach, Sie? Gut, ja, Romanzen lieben wir besonders. Nun, wer weiß, vielleicht erquickt mich die Blume der Dichtkunst mit ihrem lieblichen Hauch. Ach, Herr Sélicourt! Aber. Was gibt's denn da? Dieses Bedientenpack bildet sich mehr ein als eine Herrschaft. Ich will den Herrn Sélicourt sprechen. Ich bin's. Ja, mein Seel, das ist er ja. Leibhaftig. Ich sehe noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herumjagte. Na, kennt ihr mich denn nicht? Nein. Ei, ei, ich bin doch des Robinus Christoph, des Winzers, der die dicke Madlo heiratete, eures Großvaters Mume, Herr Sélicourt. Ach so. Nun, Vettern pflegen sich sonst zum Armen, denke ich. Mit Vergnügen. Seid mir willkommen, Vetter. Großen Dank, Vetter. Aber lasst uns auf mein Zimmer gehen. Ich bin hier nicht zu Hause. Oh, lassen Sie sich nicht stören, Herr Sélicourt. Madame. Tun Sie, als wenn ich gar nicht da wäre. Mit Ihrer Erlaubnis, Sie sind gar zu gütig. Man muss ihm sein schlichtes Wesen zugute halten. Er ist ein guter, ehrlicher Bauer. Und ein Vetter, den ich sehe, sehr lieb habe. Das sieht Ihnen ähnlich, Herr Sélicourt. Ich komme soeben an, Herr Vetter. So. Und woher denn? Ei, woher sonst als von unserem Dorf? Er kommt in Geschäften nach Paris, Vetter. In Geschäften? Hat sich wohl. Ein Geschäft habe ich freilich. Und welches denn? Nun, mein Glück hier zu machen, Vetter. Excusieren Sie, Madame. Er belustigt mich. Er ist sehr kurzweilig. Hör, Ihr Vetter, ich möchte herzlich gern auch mein Glück in Paris machen. Er weiß das Geheimnis, wie man es anfängt. Teile er mir's doch mit. Sei immer rechtschaffen. Wahr und bescheiden. Das ist mein ganzes Geheimnis. Weiter habe ich keins. Mm. Nun, Vetter, es ist doch alles wohl zu Hause. Zum Preis Gottes, ja. Die Familie gedeiht. Bis auf seine arme Mutter. Wie? Ja, die meint, es wäre doch hart, dass sie Not leiden müsse und einen so steinreichen Sohn in der Stadt habe. Halt's mal, Was Kopf. Sagt er von der Mutter? Ist's möglich? Die 1000 Taler, die ich ihr geschickt, sind also nicht angekommen? Nein. Das tut mir in der Seele weh, die arme, gute Mutter. Was mag sie ausgestanden haben? Ja, man muss ihr helfen. Ja, das versteht sie. Sogleich bitte ich den Minister um Urlaub. Die Pflicht der Natur geht allen anderen vor. Ich eile nach meinem Ort und in 8 Tagen ist alles abgetan. Madame, denken Sie, sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat. Die Liebe. Alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort. So kann ich gar nicht aus ihr klug werden. Denn zu uns sagte sie, sie wäre gern nach Paris gekommen. Aber Sie, Herr Vetter, hätten es durchaus nicht haben wollen. Ach, die gute alte Frau weiß selbst nicht immer, was sie will. Aber sie notleidend zu wissen, ach Gott, das jammert mich und schneidet mir ins Herz. Das glaube ich Ihnen wohl, Herr Sélicourt. Aber Sie werden ja bald Rat geschafft haben. Madame. Ich gehe jetzt und lasse Sie mit Ihrem Vetter alleine. Oh. Auch glücklich ist die Gattin, die Sie einst besitzen wird. Ein so pflichtvoller Sohn wird gewiss auch ein zärtlicher Gatte werden. Oh, du Esel, du. Wie? Was fällt dir ein, dass du mir hier so zur Unzeit über den Hals kommst? Nur, wie ich schon sagte, ich komme, mein Glück zu machen. Dein Glück zu machen, du Schafskopf, du. Ei, Vetter, wie er mit mir umgeht. Was denn, ich lasse ihn mir nicht so begegnen. Von seinem Dorf weg nach Paris zu laufen, du, da Diebe, du. Aber was das auf einmal für ein Betragen ist, Herr Vetter. Psst. Erst der freundliche Empfang und jetzt diesen barschen Ton mit mir. Psst. Nein, das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt. Ruhig, ich will dich unterbringen. Ich schaffe dir einen Platz, verlass dich drauf. Nur wenn er aber das... Aber hier können wir nicht davon reden. Fort, fort auf mein Zimmer. Ja? Hör, Herr Vetter, ich möchte so gern ein recht ruhiges und bequemes Brot. Wenn er mich so beim Finanzamt unterbringen könnte. Verlass dich drauf. Ich schaffe dich an den rechten Platz. Ja. Zurück ins Dorf mit dem dummen Dorfteufel. Hals über Kopf. Herr Laroche. Karl, ich suchte Sie schon lange. Nun? Ich habe Wort gehalten. Ich habe ihn dem Minister abgeschildert, diesen Sellecour. Wirklich? Es ist also vorbei mit ihm, ganz vorbei? Das nun eben nicht. Noch nicht ganz. Denn ich muss Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, dass ich da stand wie ein rechter Dummkopf. Ach. Der Heuchler stellte sich gerührt. Er spielte den zärtlichen Freund, den Großmütigen mit mir. Er überhäufte mich mit Freundschaftsversicherungen und will mich im Büro als Chef anstellen. Das ist ja ganz vortrefflich, da wünsche ich Glück. Ich war aber sein Narr nicht und habe es rundweg ausgeschlagen. Und so sind wir noch, wo wir waren. Und mein Vater ist nicht besser daran als vorher. Wohl wahr. Aber lassen Sie mich nur machen. Lassen Sie mich machen. Ich bin auch nicht weiter. In den Garten habe ich mich geschlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte, aber vergebens. Hier, einige Strophen, die ich mir in der Einsamkeit ausdachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zurückbringe. Vortrefflich. Brav. Machen Sie Verse auf Ihre Geliebte. Unterdessen will ich die Spur meines Wildes verfolgen. Der Schelm betrügt sich sehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Plan aufgegeben. Lieber Laroche, das ist unter unserer Würde. Weg mit diesem Stolz. Wollen wir warten, bis die Redlichkeit die Welt regiert? Da werden wir lange warten müssen. Alles schmiedet Ränke. Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. Man kommt. Er ist es selbst. Oh, ich kann seinen Anblick nicht ertragen. In den Garten will ich zurückgehen und mein Gedicht vollenden. Ich bleibe. Der Geck glaubte sonst, ich fürchte mich vor ihm. Ach, sieh da. Finde ich den Herrn Laroche hier? Ihn selbst, Herr Sellecour. Sehr beschämt, wie ich sehe. Nicht sonderlich. Ihr wütender Ausfall gegen mich hat nichts gefruchtet. Der Freund hat seine Bolzen umsonst verschossen. Hat nichts zu sagen. Wahrlich, Freund Laroche, so hart Sie mir auch zusetzen. Sie haben mir leid getan mit Ihren närrischen Grillen. Herr Narbonne ist jetzt nicht zugegen. Zwingt euch nicht. Was will ich? Seid unverschämt nach Herzenslust. Sieh doch. Brüstet euch mit eurem Triumph. Freilich, freilich. Es kann einen stolz machen, über einen so fürchterlichen Gegner gesiegt zu haben. Wenn ich's heute nicht recht machte, in eurer Schule will ich's bald besser lernen. Wie, Herr Laroche? Sie haben es noch nicht aufgegeben, mir zu schaden? Um eines unglücklichen Zugs willen verlässt man das Spiel nicht. Ein treuer Schildknappe, also des ehrlichen Firmin. Sieh mal an. Er musste dir oft aus der Not helfen, dieser ehrliche Firmin. Was gibt er dir denn für deine Ritterschaft? Was bezahlst du ihn für die Exerzitien, die er dir ausarbeitet? Nimm dich in Acht, Freund Roche. Ich könnte dir schlimme Händel anrichten. Werd nicht böse, Freund Sellecour. Der Zorn verrät ein böses Gewissen. Freilich sollte ich über deine Torheit nur lachen. Du verachtest deinen Feind, der dir zu schwach scheint. Ich will drauf denken, deine Achtung zu verdienen. Ich empfehle mich. Gemacht, Kamerad. So weit sind wir noch nicht. Also dieser Laroche ist's, der sie hetzt. Aber in welcher Klemme sehe ich mich? Gerade diese beiden Firmen wären mir jetzt höchst nötig. Der Vater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen. Ach was, lasst uns fürs Erste Nutzen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vorbei. Sind Sie's, Herr Firmin? Ja. Eben wollte ich zu Ihnen. Zu mir? Lieber Firmin, es ist mir ein rechter Trost, Sie zu sehen. Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholfen. Ich verhehle es nicht. Ich bin Ihnen so vieles schuldig. Aber mein Posten bringt mich um. Mir liegt so vieles auf dem Halse. Wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um durchzukommen. Es ist... Sie sind zufrieden mit unserem Minister? Ich bewundere ihn. Ja, das nenne ich einmal einen fähigen Chef. Und wahrlich, es war auch die höchste Not, dass ein solcher an den Platz kam, wenn nicht alles zugrunde gehen sollte. Herr Minister, sagte ich ihm heute, es ist noch nicht alles, wie es soll. Und wollen Sie, dass alles seinen rechten Gang gehe, so müssten Sie ein Memoir einreichen, worin alles, was noch zu verbessern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt wäre. Diese, meine Idee, ja, hat er mit Eifer ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich aufgesetzt haben. Er trug sie mir auf, aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen... Und da rechnen Sie denn auf mich, nicht wahr? Nun ja, ich will es gestehen. Sie konnten sich diesmal an keinen besseren wenden. Oh, das weiß ich. Das weiß ich. Denn da ich so lange Zeit von den Missbräuchen unter der vorigen Verwaltung Augenzeuge war, so habe ich, um nicht bloß als müßiger Zuschauer darüber zu seufzen, meine Beschwerden und Verbesserungspläne dem Papiere anvertraut. Nein. Und so findet sich, dass die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon getan ist. Ist es möglich? Sie hätten es so... Es liegt alles bereit, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen. Ob ich das will? Oh, mit Freuden, lieber Firma. Noch heute Abend soll der Minister das Memoir haben. Ich nenne Sie als Verfasser. Sie sollen den Ruhm davon haben. Sie wissen, dass mir es eben darauf nicht ankommt. Aber, wenn ich nur Gutes stifte. Gleich viel unter welchem Namen. Sie wollen mir also diese Papiere... Ich kann sie gleich holen. Ja, gehen Sie doch, bitte gehen Sie doch. Ich will hier warten. Da kommt mein Sohn. Er kann Ihnen unterdessen Gesellschaft leisten. Aber sagen Sie ihm nichts davon. Hören Sie, ich bitte mir es aus. Der arme Schelm. Er fürchtet wohl gar, sein Sohn werde ihn auszanken. Bleiben Sie doch, mein junger Freund. Verzeihung, Herr Silico. Ich habe mich schon längst danach gesehnt, Sie zu sehen, mein Bester. Was machen die Musen? Wie fließen uns die Verse? Sie haben ein so entschiedenes Talent, wenn die Welt Sie nur erst kennte. Aber das wird kommen, das wird kommen. Noch heute früh sprach ich von Ihnen. Von mir? Mit der Mutter unseres Herrn Ministers. So, bei welchem Anlass war das? Tja, Madame Belmont verlangt ein paar Couplets von mir für diesen Abend. Lieber junger Freund, wie wäre es nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten? Wie? Sie vertrauen Sie mir an, ich lese Sie vor, man ist davon bezaubert, man will von mir wissen, wer und... Ich nenne Sie. Sie eröffnen mir eine glänzende Aussicht. Steht ganz in Ihrer Gewalt, sie wirklich zu machen. Konnte ich denken, da ich dies hier niederschrieb, dass ich so bald Gelegenheit haben würde. Na, was denn wie, denn das sind doch nicht gar Verse. Oh, verzeihen Sie eine geben sehr schwache Sie her, Arbeit. Geben Sie her, mein Gott, da hätten wir ja gerade, was wir brauchen. Diese artigen Spielereien tun oft mehr, als man glaubt. Dadurch gewinnt man die Frauen. Und die Frauen machen alles. Geben Sie. Aber wie? Sie weigern sich? Ja. Wie Sie wollen. Bitte, ich wollte Ihnen nützlich sein. Sie bekannt machen. Sie wollen nicht bekannt sein, behalten Sie Ihre Verse. Es ist Ihr Vorteil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtigte. Wenn Sie sich zieren, ich weiß aber nicht. Sie sind ein Kind, geben Sie. Ja. So. An der Quelle saß der Knabe so. Oh, so ist das. Das haben Sie gedichtet. Ich will Ihnen wieder Ihren Willen dienen. Ihr Vater selbst soll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er schon. Hier, mein Freund, das Memorandum. Innigsten Dank. Aber rein Mund gehalten. Sie weiß zu schweigen. Meine werten Freunde, Vater und Sohn Firma, Sie haben mir eine köstliche Viertelstunde geschenkt. Aber der Minister wird auf mich warten. Ich reiße mich ungern von Ihnen los, denn man gewinnt immer etwas von so würdigen Personen. Charlotte? Großmama? Wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden, ehe die Gesellschaft kommt. Sag mir, mein Kind, was hältst du von Herrn Selicourt? Ich, Großmama? Ja, du. Nun, ein ganz angenehmer, verdienstvoller, würdiger Mann scheint er mir zu sein. Das höre ich gerne. Ich freue mich, liebes Kind, dass du eine so gute Meinung von ihm hast. Denn wenn dein Vater und ich etwas über dich vermögen, wird Herr Selicourt bald dein Gemahl sein. Mein Gemahl? Ja. Herr Selicourt? Wir glaubten nicht besser, für dein Glück sorgen zu können. Sie werden mich für grillenhaft halten, liebe Großmama. Ich weiß nicht, dieser Herr Selicourt. Ich weiß nicht, wie es kommt, wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke. So empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von... Doch nicht von Abneigung. Von Grauen möchte ich sogar nennen. Charlotte! Ich weiß, dass ich ihm Unrecht tue, aber ich kann es nun einmal nicht überwinden. Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm als Liebe. Schon gut. Diese Furcht kennen wir, mein Kind. Nein, hören Sie! Na, eine angenehme, mädchenhafte Schüchternheit. Das muss ich doch wissen. Glaube mir, bin ich nicht auch einmal jung gewesen? Ein Mann, der alles weiß, ein Mann von Geschmack, ein feiner Kenner und ein so gefälliger, bewährter Freund. Madame. Da ist er. Er lässt doch niemals auf sich warten. Wahrlich, es gibt seinesgleichen nicht. Sie verlangten heute ein gefühlvolles, zärtliches Lied von mir? Ich habe mein Möglichstes getan, Madame, und lege es Ihnen hier zu Füßen. Wie, Herr Selicourt, Sie haben es wirklich schon fertig. Ach, in der Tat. Ich fürchtete, dass die üble Nachricht... Welche Nachrichten? Von Ihrer Mutter. Von meiner Mutter? Ja, ich habe eben einen Brief von ihr erhalten. Einen Brief, worin sie mir meldet, dass sie endlich... Die 1000 Taler erhalten hat. Nun, das freut mich. Hätte ich sonst die Fassung haben können. Aber dem Himmel sei Dank, jetzt ist mir dieser Stein vom Herzen. Und in der ersten Freude setzte ich diese Strophen auf, die ich die Ehre gehabt, Ihnen zu überreichen. Herr Selicourt, ich liebe Ihre Romanze, noch ehe ich sie gelesen. Selicourt hier bei Ihnen, liebe Mutter? Ja. Sie ziehen mir ihn von nötigeren Dingen ab. Was soll aus dem Aufsatz werden, der doch so wichtig und so dringend ist? Der Aufsatz ist fertig. Was? Hier ist er. Schon fertig? Und ich bitte Sie zu glauben, dass ich weder Zeit noch Mühe dabei gespart habe. Aber wie ist das möglich? Die Missbräuche der vorigen Verwaltung haben mir nur zu oft mein Herz schwer gemacht. Ich konnte es nicht dabei bewenden lassen, sie bloß müßig zu beklagen. Dem Papiere vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Verbesserungspläne an. Und so trefft es sich, dass die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stillen bei mir gemacht ist. Geben Sie, Herr Selicourt. Noch heute Abend sende ich den Aufsatz an die Behörde. Herr von Narbonne, werden Sie mir verzeihen. Es tut mir leid, es zu sagen. Aber ich muss fürchten, dass die Anklage des Herrn Laroche diesen Morgen doch einigen Eindruck gemacht haben könnte. Nicht den mindesten. Ich sehe mich von Feinden umgeben. Man legt mir Fallstricke. Der schändliche Undank dieses Laroche muss Sie natürlicherweise misstrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur den Schatten eines Zweifels gegen Herrn Firmin haben, so werden Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrtum zurückzukommen. Wie das? Er wird im Augenblick selbst hier sein. Herr Firmin? Hier? Er und sein Sohn speisen diesen Abend mit uns. Sein Sohn? Vortrefflich! Oh, Karl Firmin! Ja, Karl Firmin. Der junge Offizier, dessen Verdienste Sie mir so oft gerühmt haben. Ich werde Sie mit Vergnügen willkommen heißen. Ja, ich meine... Sie haben doch nichts dawider, Selicourt? Ich bitte sehr, ganz im Gegenteil. Der alte Firmin verbindet einen gesunden Kopf mit einem vortrefflichen Herzen. Und kein Mensch kann von der Ruhmsucht freier sein als er. Was gilt's? Er wäre imstande, einem anderen das ganze Verdienst von dem zu lassen, was er geleistet hat. Ja, meinen Sie? Er wäre der Mann dazu. Sein Sohn möchte in diesem Stück nicht ganz so denken. Nein, der ist ein junger, feuriger Dichter, der keinen Scherz versteht. Würde Karl Firmin wohl einem anderen den Ruhm seines Werkes abtreten? Oh, daran zweifle ich sehr. Ich liebe dieses Feuer des jungen Mannes. Allerdings. Ein Wort, Madame? Ja. Wenn also diesen Abend mein Gedicht sollte gesungen werden, so nennen Sie mich nicht. Oh. Man könnte sonst glauben, Sie zerstreuten mich von meinem Berufsgeschäft. Aber wenn Sie nicht wollen, nein. Ja, mir fällt ein, wie wenn ich jemanden aus der Gesellschaft darum anspreche, sich als Verfasser zu bekennen. Sie könnten einem anderen den Ruhm davon abtreten. Das ist eine Kleinigkeit. Da kommen Sie! Oh, da kommen Sie! Ja, meine Herren, schön. Ich habe Sie längst erwartet. Guten Abend. Seien Sie herzlich willkommen. Guten Abend, danke. Hier, Herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter. Herzlich willkommen, Herr Firmin. Guten Abend, Karl. Fräulein Charlotte. Junger Freund, Sie sind kein Fremdling in meiner Familie. Ja, in der Tat. Nun, Herr Firmin, da ist Célicourt. In der Tat. Ich kann nicht genug sagen, wie erfreut ich bin, Sie bei dem Herrn von Narbonne eingeführt zu sehen. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Firmin? Danke, gnädige Frau. Danke. Bitte schön. Junger Freund. Ja. Es ist schon übergeben, Ihr Gedicht. Wirklich? Die alte Mama hat es. Und den Verfasser habe ich ihr nicht verschwiegen. Ich weiß nicht. Seien Sie ganz beruhigt. Wollen Sie hier Platz nehmen, Herr Célicourt? Danke. Gnädige Frau? Ja. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Der junge Firmin, Sie wissen, er gibt sich mit Verse machen ab. Ja. Ich habe ihn ersucht, sich für den Verfasser des Liedchens zu bekennen. Er lässt sich's gefallen. Er lässt es sich gefallen, ja, das glaube ich. Dass Sie mich ja nicht verraten, Madame. Nein, nein, nein, nein. Aber bis unsere anderen Gäste kommen, liebe Freunde, lassen Sie uns doch eine kleine Unterhaltung ausdenken. Ach, Charlotte, du singst ja nicht übel. Ja, hier hat man mir soeben einige Strophen zugestellt. Oh, wenn es Fräulein Charlotte nicht zu viel Mühe macht. Oh, nein. Ich werde unterdessen das Memoir unseres Freundes durchlesen. Aber wie werden Sie stören, Herr von Narbonne? Nicht doch, nicht doch. Ich bin gewohnt, im ärgsten Geräusch zu arbeiten. Ach, also, lassen wir ihn denn, wenn er es so will. Nehmen wir inzwischen unser Lied vor. Das bitte, bitte. Oh, die Verse sind aber schön. Der Verfasser ist nicht weit. Ich kann ihn ohne Brille sehen. Verraten Sie mich ja nicht, Madame. Mein lieber junger Freund, das Kompliment gilt Ihnen. Ihm? Wie, Karl? Er ist der Verfasser. Wie, Karl wäre der Verfasser? Ja, aber nenne den wahren Verfasser ja nicht. Warum nicht? Ich habe Gründe. Herr Célicourt. Madame. Wollen Sie Charlotte nicht akkompagnieren? Aber mit Vergnügen. Ausgezeichnet, Herr Célicourt. An der Quelle saß der Knabe. An der... Oh, Charlotte. An der Quelle saß der Knabe, Blumen band er sich zum Kranz, und er sah sie fortgerissen treiben in der Wellentanz. Und er sah sie fortgerissen treiben in der Wellentanz. Und so fliehen meine Tage wie die Quelle rastlos hin. Und so schwindet meine Jugend, wie die Kränze schnell verblühen. Und so schwindet meine Jugend, wie die Kränze schnell verblühen. Gott, es ist ja göttlich, wie das Kind das singt. Fraget nicht, warum ich traue in des Lebens Blütenzeit. Alles freut sich und hofft, wenn der Frühling sich erneut. Alles freut sich und hofft, wenn der Frühling sich erneut. Das liebe Kind, das ist so rührend. Horch, der Hain erschallt von Liedern und die Quelle rieselt klar. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich Liebenpaar. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich Liebenpaar. Wie rührend der Schluss ist, nicht wahr? Süß. Das liebe Kind ist auch ganz bewegt davon. Ja. Mag es gedichtet haben, wer will. Es ist aus einem Herzen geflossen, das die Liebe kennt. Oh, dies ist ein schmeichelhaftes Lob. Was, er bedankt sich? Nicht wahr, lieber junger Freund? Also, ich bin ganz davon hingerissen. Gar zu gütig, Madame. Wie verstehe ich das? Nun sagte ich es Ihnen nicht. Sie haben den vollkommensten Sieg davongetragen. Ich weiß nicht, welchen von beiden ein Herren... Ein süßer Triumph für den Verfasser. Nicht wahr, gnädiges Fräulein? Wie verstehe ich das? Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklichen Liebepaar. Das ist doch wunderbar, das ist doch himmlisch. Also, dem widerstehe, wer kann. Célicourt, es bleibt dabei. Sie heiraten meine Charlotte. Oh Himmel. Was höre ich? Das Memorandum ist vortrefflich. Exzellent. Wer das schreiben konnte, muss ein rechtschaffener Mann, muss ein Mann von hohem Genie sein. Selicour, Sie sind Gesandter. Mein Gott. Ein schöner Triumph, den ich davontrug. Aus Spott machten sie mir das Kompliment. Es ist offenbar, dass sie ihn und nicht mich für den Verfasser halten. Ich bin ihr Narr. Und der Schelm hat allein die Ehre. Sieh da, Herr Firmin. Ach, Herr Laroche. So ganz allein? Es geht alles nach Wunsch, vermutlich. Oh, ganz vortrefflich. Ich habe auch gute Hoffnung. Selicour steht in größerem Ansehen als jemals. Was Sie sagen? Es gibt keinen fähigen Kopf, keinen braveren Biedermann. Ist's möglich? Aber dieser wichtige Aufsatz, den der Minister ihm aufgetragen und dem er so ganz und gar nicht gewachsen ist... Der Aufsatz ist fertig. Gehen Sie doch. Er ist fertig, sage ich Ihnen. Sie spotten, meiner, es ist nicht möglich. Ein Meisterstück an Stil und Inhalt. So muss er einen Teufel in seinem Solde haben. Und diese Gesandtschaftsstelle... Nun, die Gesandtschaft... Er erhält sie. Er erhält die Hand des Fräuleins. Sie kann ihn nicht leiten. Sie wird nachgeben. Die Gesandtschaft mitsamt dem Mädchen? Nein, beim Teufel. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Dieser Heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte diesen Preis hinwegschnappen? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, so wahr ich lebe. Das dürfen wir nicht zugeben. Das ist gegen unser Gewissen. Wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das duldeten. Ach. Passen Sie auf. Mit seinen eigenen Waffen müssen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht, so müssen wir den krummen versuchen. Aber keine Unbesonnenheit, Herr Laroche. Gehen Sie hinein. Bitten Sie Herrn von Narbonne für einen Augenblick heraus. Aber bedenken Sie, was auf dem Spiel steht. Gehen Sie nur, Sie sollen weiter von mir hören. Dem Himmel sei Dank. Ich bin auf der Spur. Ich weiß alles. Hab ich dich endlich, Freund Selicour. Er glaubt, dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben. Welch herrlicher Spielraum für seine Niederträchtigkeit. Nur zu, nur zu. Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour. Und dir ahnt nicht, dass wir dir eine böse, böse Schlinge legen. Der Minister kommt. Mut gefasst. Jetzt gilt es, den entscheidenden Streich zu tun. Was sehe ich? Sind Sie es schon wieder, der mich hat herausrufen lassen? Herr von Narbonne. Alles, was ich bis jetzt versucht habe, diesen Herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen. Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven. Das geht zu weit. Meine Geduld ist am Ende. Ein einziges Wort, Herr Minister. Sie suchen eben jetzt ein Quartier in der Vorstadt. Wie? Was ist das? Es ist für ein Frauenzimmer bestimmt, die sich mit ihrer ganzen Familie im größten Elend befindet. Habe ich nicht recht? Wie? Was? Sie erdreisten sich, meinen Schritten nachzuspüren? Zürnen Sie nicht. Ich habe es bloß Ihrem Freund Selicour nachgetan. Er war es, der diesen Morgen zuerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener herauszulocken wusste. Er gab der Sache sogleich die beleidigendste Auslegung. Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon zu denken. Denn, dass ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachforschung an. Ich war dort. Ich sah das Frauenzimmer, von dem die Rede ist. Ja, sie hat ein ganz ansehnliches Alter. Eine bejahrte Matrone. Es ist die Witwe eines verdienstvollen Offiziers, der für das Vaterland sein Leben ließ. Oh, erzürnen Sie sich nicht. Selicour hält Sie für eine junge Schönheit. Wie, Selicour? Ich bitte, lassen Sie ihn ankommen. Hören Sie ihn zu Ende. Und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken kennenlernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sein. Da kommt er. Ich will ihm nur Platz machen, damit Sie es auf der Stelle ergründen. Der rasende Mensch, wie weit ihn seine Leidenschaft verblendet. Wie Selicour könnte? Nein, nein, nein, nein, es ist nicht möglich, nicht möglich. Da ist er. Er kommt mir eben recht. Nein, nein, nein, nein, nein. Sie scheinen in Gedanken, lieber Selicour? Ja, ich denke nach, welche boshafte Auslegungen doch die Verleumdung den unschuldigsten Dingen zu geben imstande ist. Was meinen Sie damit? Es muss heraus. Ich darf es nicht länger bei mir behalten. Böse Zungen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt. Ich bitte, beantworten Sie mir ein paar Fragen und verzeihen Sie der besorgten Freundschaft, wenn ich unbescheiden scheine. Fragen Sie. Ich will alles beantworten. Wenn ich Ihrem Kammerdiener glauben darf, so suchen Sie ein Quartier in der Vorstadt. Weil Sie es denn wissen, ja. Und ganz insgeheim, höre ich. Ich habe bis jetzt wenigstens ein Geheimnis daraus gemacht. Für ein unverheiratetes Frauenzimmer? Ja. Die Ihnen sehr, sehr wert ist? Ich gestehe es, ich nehme großen Anteil an ihr. Und Sie möchten gern das Aufsehen vermeiden, nicht wahr? Wenn es möglich wäre, ja. Ah, gut, ich verstehe. Die Sache ist von zärtlicher Natur und die Welt urteilt so boshaft. Aber ich kann Ihnen dienen. Sie? Verlassen Sie sich auf mich. Aber wie denn? Ich schaffe Ihnen, was Sie brauchen. Wie denn? Was denn? Ich hab's. Ich schaff's Ihnen. Ein stilles Häuschen, abgelegen, einfach von außen und unverdächtig. Aber innen aufs Zärtlichste eingerichtet. Die Möbel, die Tapeten nach dem neuesten Geschmack. Ein Kabinett, himmlisch und reizend. Kurz, das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden. Und welche geheime Ursache hätte ich, ein solches Quartier zu suchen? In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Neugier zu enthalten. Erkennen Sie übrigens einen dienstwürdigen Freund in mir. Es ist nichts, wozu ich nicht bereit wäre, um Ihnen gefällig zu sein. Befehlen Sie, was Sie wollen. Ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen. Sie verstehen mich? Vollkommen. Man muss Nachsicht haben. Ich halte zwar auf gute Sitten, aber was diesen Punkt betrifft, wenn man nur den öffentlichen Anstoß vermeidet. Ich gehe vielleicht darin zu weit, aber das gute Herz reißt mich hin und mein höchster Wunsch ist, Sie glücklich zu sehen. Ich werde das Nötige veranlassen und bin sogleich wieder zurück. Kaum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen. Dieser Selicour? Ja, nun zweifle ich nicht mehr. Dieser Selicour war der schändliche Helfershelfer meines Vorgängers. Ich gebe mich nicht für besser als andere. Jeder hat seine Fehler. Aber sich mit dieser Schamlosigkeit anzubieten? Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern? Mit diesem Verräter wollte ich den Staat betrügen? Aus Freundschaft will er alles für mich tun, sagt er. Sind das unsere Freunde, die unseren Lastern dienen? Nun, er ging soeben von Ihnen hinweg. Darf ich fragen? Ich habe Sie und ihn unrecht beurteilt. Sie haben mir einen wesentlichen Dienst erzeigt, Herr Laroche. Und ich lasse Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren. Ach, bin ich endlich für einen redlichen Mann erkannt? Darf ich das Haupt wieder frei erheben? Sie haben es erreicht. Sie haben den Betrüger entlarvt. Ach. Doch dieser Mensch, den ich jetzt als einen Niederträchtigen kennenlerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte. Ist das möglich? Ich begreife es nicht. Ich kann nicht daraus klug werden. Das Werk ist also wirklich gut? Vortrefflich. So wollte ich wetten, dass er nicht der Verfasser ist. Wer sollte es denn sein? Er ist es nicht. Ich will meine Seele zum Pfande setzen. Wenn man versuchte. Ja, richtig. Ich habe es. Das muss gelingen. Herr von Narbonne, wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich jetzt selbst verraten. Wie denn? Lassen Sie mich machen. Er kommt. Unterstützen Sie mich. Treffe ich Sie hier, Laroche? Mein Gott, welches entsetzliche Unglück. Was gibt's, Herr Laroche? Welche Veränderung in einem einzigen Augenblick. Was haben Sie? Was bedeutet dieses Jammern, dieser Ausruf des Schreckens? Ich bin wie vom Donner getroffen. Aber was denn? Dieser Unglücksbrief. Soeben erhält ihn der Minister. Darf ich, Exzellenz, soll ich? Sagen Sie alles. Der Herr Minister ist gestürzt. Gottes Willen. Seines Amtes entlassen. Es ist nicht möglich. Nur zu wahr. Ich wollte es nicht glauben. Aber nun bestätigt es der Minister selbst. So ist sie wahr, die schreckliche Neuigkeit? Ja, sie ist wahr. Kommen Sie, Madame. Kommen Sie, Herr Firmin. Ja, was gibt es denn? Ist etwas geschehen? Trösten Sie unseren Herrn. Sprechen Sie ihm Mut zu in seinem Unglück. Seinem Unglücke? Mein Gott, was ist das? So reden Sie doch. Er hat seine Stelle verloren. Großer Gott. Ich bin erstaunt wie Sie. Ach, wer konnte ein solches Unglück vorhersehen? So ist das Talent geächtet. So ist die Redlichkeit ein Verbrechen in diesem verderbten Lande. Der rechtschaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang. Und das Glück bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu. Nichts übereilt, junger Mann. Der Himmel ist gerecht. Und früher oder später erreicht den Schuldigen die Strafe. Aber sagen Sie mir, kennt man denn nicht wenigstens die Veranlassung dieses unglücklichen Vorfalls? Leider nur zu gut kennt man sie. Ein gewisses Memorandum ist schuld an dem ganzen Unglück. Ein Memorandum? Wo die Regierung mit einer Freiheit, einer Kühnheit behandelt wurde. Ganz recht, das Nämliche. Nun, da haben wir's. Hatte ich nun Unrecht zu sagen, dass es nicht immer rätlich ist, die Wahrheit zu sagen? Was auch der Erfolg sei, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht getan zu haben. Schön gedacht, aber es kostet Ihnen auch einen schönen Platz. Es könnten wohl auch noch andere um den Ihrigen kommen. Man weiß, dass ein Minister selten der Verfasser von Schriften ist, die aus seinen Büros herauskommen. Wieso? Erklären Sie sich deutlicher. Man will schlechterdings herausbringen, wer diese heftige Schrift geschmiedet hat. Und da würde dieser wohl in den Sturz des Ministers mitverwickelt werden. Freilich, das ist sehr zu besorgen. Nun, ich bin's nicht. Nun, Herr von der Von, was sagte ich Ihnen? Ich bin der Verfasser. Was höre ich? Was? Sie, Herr Firmin? Ich bin's. Den Ruhm dieser Arbeit konnte ich dem Herrn Sélicourt gern überlassen, aber nicht so die Gefahr und die Verantwortung. Ich habe geschwiegen bis jetzt, aber nun muss ich mich nennen. Recht so, mein Vater. Oh, mein Herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Glückes werden. Charlottens Hand wird kein Opfer der Verhältnisse mehr sein. Was höre ich, junger Freund? Verzeihen Sie der Wärme seines Anteils. Sein volles Herz vergreift sich im Ausdruck seiner Gefühle. So hat denn jeder von Ihnen sein Geheimnis verraten. Herr Firmin, Sie sind der Verfasser dieses Memorandums. So ist es billig, dass Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. Ich ernenne Sie zum Gesandten. Exzellenz. Aber ich denke, du bist entlassen. Nein, ich bin noch Minister. Und ich freue mich, es zu sein, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Verdienst zu belohnen. Ja, was ist das? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Sélicourt, Sie sehen Ihr Spiel verraten. Wir kennen Sie nun. Ach. Sie sind hier überflüssig. Verlassen Sie uns. Unser lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden. Ich werde es nie vergessen, Karl, dass Ihre Neigung bei unserem Glücke bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserem Unglück. Und ich will drauf schwören, Karl Firmin ist der wahre Verfasser des Gedichts. Wär's möglich? Ich habe nie daran gezweifelt. Charlotte. Diesmal hat das Verdienst den Sieg behalten. Nicht immer ist es so. Das Gespinst der Lüge umstrickt den Besten. Der Redliche kann nicht durchdringen, die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter als das geflügelte Talent. Der Schein regiert die Welt und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne. Das Hörspiel brachte Der Parasit oder Die Kunst, sein Glück zu machen. Ein Lustspiel nach dem Französischen des Picard von Friedrich von Schiller. Die Rollen und ihre Sprecher waren Narbonne, Matthias Wiemann, Sélicourt, Hans-Ernst Jäger, La Roche, Max Meirich, Firmin, Wilhelm Kürten, Karl Firmin, Jürgen Goslar, Charlotte, Ursula Langrock, Madame Belmont, Alice Werden, Michel, Kurt Ebbinghaus, Robineau, Peter Neubauer. Musik Peter Zwetkow, Toningenieur Friedrich Basan, Funkbearbeitung und Regie Ludwig Krämer.